Hallo Welt, hier ist das erste deutsche Krähennest. Mein Name ist Vako und ich mache heute wieder einen Kandidatinnen-Podcast. Bei mir ist die Sandra Lörs. Sie ist die Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen zur Bundestagswahl 2021. Hallo Sandra. Hallo Vako, schön dich zu hören. Ja, ich freue mich auch. Ich habe geschaut, was da auf unserer Webseite steht, zu deine Angaben. Du bist examinierte Altenpflegerin, 60 Jahre jung und kommst aus Krefeld. Das ist soweit richtig. Ja, allerdings musst du hinter dem Altenpflegefachkraft oder was auch immer AD schreiben, außer Dienst. Okay. Du bist bundesweit Themenbeauftragte für Pflege und Gesundheit der Piratenpartei und du hattest ein, ich sag mal, sehr anstrengendes Jahr hinter dir mit Corona. Ja, natürlich. Durch mein Fachwissen hat mich das sehr interessiert, was da alles neben dem Coronavirus abgegangen ist. Und ich habe mich eigentlich täglich informiert. Ich habe Wissenschaftsberichte gelesen. Ich habe mir Podcasts angeguckt, zum Beispiel von Herrn Drosten, damit ich der Partei wirklich die Informationen rund um Corona und um Covid und um Impfungen und um Masken, um Schutzmaterial immer auf dem neuesten Stand zu sein. Wir haben dann aus der AG Gesundheit auch mehrere Pressemitteilungen, manchmal sogar tagesaktuell geschrieben. Ich habe jetzt heute gelesen, dass Attac sich auch für eine Patentfreigabe der Impfstoffe einsetzt. Du hattest dazu auch mal eine Pressemitteilung geschrieben. Warum ist das so wichtig? Kannst du das nochmal erklären? Patente von den Impfstoffen müssen ausgesetzt werden, damit wir schneller Impfstoffe weltweit produzieren können, damit wir auch die ärmeren Länder, ne, zum Beispiel Afrika oder Südamerika, besser mit Impfstoffen versorgen können. Das ist ein weltweites Problem, was wir im Moment haben, die Impfstoffknappheit und dieser Virus. Der ist so aggressiv, dass wir tatsächlich weltweit für jeden Menschen eine Impfung brauchen. Und deshalb müssen die Patente runtergenommen werden oder ausgesetzt werden, so wie man sagt, damit schneller produziert werden kann. Dein größtes Thema ist Pflege bzw. Pflegenotstand. Da beschäftigst du dich schon sehr lange mit. Jetzt ist das ja auch durch Corona so ein bisschen in den Vordergrund gekommen. Allerdings passiert ist noch nicht sehr viel, oder? Passiert ist so gut wie gar nichts. Heute ist wieder eine Anhörung im Bundestag zur Pflegeversicherung. Herr Spahn hat letztens gesagt, wir würden in der Pflege einiges ändern, dass die Pflegekräfte mehr Gehälter kriegen. Das funktioniert hinten und vorne nicht, was seit Jahren aus dem Gesundheitsministerium kommt. Angefangen mit Pflegestärkungsgesetz 1-3, und das zieht sich bis heute hin mit zum Beispiel Ausbildungs- und Prüfungsverordnung in der Pflege. Die Generalistik Light, die gekommen ist, das ist 2 Jahre gemeinsames Lernen von allen Gesundheitsberufen. Ich zähle die gleich nochmal anschließend auf. Und 1 Jahr Spezialisierung, das ist aber zu kurz. Weltweit und auch europaweit wird Pflege studiert, ist also akademisiert. Pflege ist ein sehr wichtiger Beruf, nicht nur gesellschaftstechnisch, sondern auch tatsächlich medizinisch. Pflegeberufe waren bis vor kurzem aufgeteilt in Krankheit- und Gesundheitspflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Diese 3 Berufe sind jetzt zusammengefasst worden in die Generalistik Light. Die Menschen werden seit Beginn 2021 gemeinsam ausgebildet. Die Bundesregierung erhofft sich damit mehr Pflegequalität und auch mehr Menschen, die sich für den Beruf Pflege an sich interessieren. Aber da tut sich wirklich nichts. Dann hat man einen Bonus versprochen für Krankenhäuser. Die haben aber nur einen Bonus gekriegt, wenn sie in der ersten Welle im März 2020 50 Intensivpatienten hatten. Hatten sie nur 48, haben die nichts bekommen. Es wurden neue Stellen in der Altenpflege versprochen. 13.000 an der Zahl wurden erschaffen, die aber nicht besetzt werden können, weil der Pflegemarkt total leergefegt ist. Entschuldigung. Und das geht allerdings tatsächlich schon seit Jahren so. Ich habe auch gelesen, dass du dich für eine andere Drogenpolitik einsetzt. Kannst du da auch noch was zu sagen? Ja, ich bin für die Entkriminalisierung aller Drogen und für den kontrollierten Abgabe der Drogen. Der Mensch ist eigentlich so gestrickt, dass er was auch immer an Süchten entwickelt. Die einen haben eine Kaufsucht, dann gibt's die Putzsucht, die vermisse ich bei mir sehr oft. Und so einige andere, die Spielsucht und die Internetsucht und das sind die nicht stoffgebundenen Süchte und die stoffgebundenen Süchte, die sind natürlich in unserer Gesellschaft auch sehr weit verteilt. Wenn wir da einen anderen Weg gehen, können wir sehr viel Geld sparen. Die Legalisierung von Cannabis zum Beispiel würde auch Steuergelder unter Umständen generieren, die finanzielle Notlage zum Beispiel in der Pflege und im Gesundheitssystem beseitigen könnten. Dann setze ich mich natürlich auch sehr ein, weil es zur Gesundheitsschiene gehört, für Cannabis in Medizin. Da bin ich auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Cannabis in Medizin und habe da natürlich auch die neuesten Informationen. Das ist ein Thema, wo ich mich tatsächlich aggressiv für einsetze, wo ich auch zum Beispiel mit meinem Hausarzt drüber diskutiere. Wenn du nach Berlin gehen würdest, welche Schwerpunkte würdest du dann setzen in der politischen Arbeit? Soziales, weil wir haben gestern die Wahl Sachsen-Anhalt beobachten können, die Ergebnisse, dann habe ich mir eine Fernsehsendung dazu angesehen und ich musste leider feststellen, dass Sozialpolitik tatsächlich in Deutschland nicht mehr ernst genommen wird und Sozialpolitik ist gleichzeitig auch Gesundheits- und Pflegepolitik, ist Seniorenpolitik, ist Politik für Kinder und Jugendliche, ist Bildungspolitik, ist Politik gegen Altersarmut, ist Politik gegen Armut überhaupt. Da würde ich mich ganz stark für einsetzen. Sandra, wir könnten wahrscheinlich noch ein Stündchen quatschen, aber ich habe mir sagen lassen, solche Podcasts dürfen auch nicht allzu lang werden. Deswegen sind wir leider doch tatsächlich schon wieder am Ende und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Arbeit und ja, vielleicht klappt es ja auch irgendwann mal mit dem Bundestag. Ich mache jetzt erstmal 3 Wochen Urlaub und dann stürze ich mich in den Wahlkampf. Dankeschön für diesen tollen Termin, Wacko. Danke dir, Sandra.